Der Hund im Volksglauben. Der Hund hat im Volksglauben immer eine bedeutende Rolle gespielt. Wir beschränken uns heute auf die geheimnisvollen Ansichten und Sitten, welche die Bewohner Böhmens an ihn knüpfen. Dies ist umso reizvoller, da wir tief in die Seele zweier verschiedener Volksstämme schauen. Die Hunde sind die unzertrennlichen Begleiter der Nornen oder Schicksalsschwestern und wissen wie diese Bescheid über die Lose der Menschenkinder. Läuft einem Bewohner Böhmens ein fremder Hund nach, so sieht er ihn als Glückbringer sehr gern und hütet sich, ihn als lästigen Begleiter fortzujagen. Andererseits aber kriecht leicht der Teufel in die Gestalt eines schwarzen Hundes und legt sich in der Nacht auf Brücken und Stege, um allerlei Schabernack zu treiben. Als gespenstischer Hund ruht der Gott sei bei uns vor und auf den Truhen mit Gold und Edelsteinen in verwunschenen Schlössern, Türmen und Ruinen. Häufig sind Kostbarkeiten an einem Kreuzweg vergraben. Es ist nicht ratsam, sich an die Hebung zu machen, wenn man nicht die vorgeschriebenen Gegenstände zur Hand hat. Tut es aber trotzdem ein vorwitziger Schatzsucher, so zerreißt ihn ein schwarzer oder feuriger Hund, worunter einer mit feurigen Augen oder feuriger Zunge zu verstehen ist. In den Besitz von Reichtum kommt ein Glücksmensch auch mit Hilfe eines Alrauns oder Zaubermännleins, einer Wurzel in Gestalt eines Erdenbürgers. Will ein Verwegener das Zaubermittel gewinnen, so bindet er die Pflanze an die Rute eines kohlschwarzen Hundes, dem er ein Stück Fleisch vor die schnuppernde Nase hält. Das Tier schnappt danach und zieht ungewollt die Wurzel aus dem Boden. Der Alraun erhebt einen solch teuflischen Lärm, dass der Hund vor Schreck stirbt. Guten Tag, ich habe Schwellungsängste, mein Name ist Finskai, ich bin Briefträger. Sehr verehrte Hörer und Hörerinnen, heute heißt es wieder, massier dein Tier, denn jetzt kommt eure Tagesordnung, die Tiersendung hier auf der Wüstenwurst. Ja, und wo wir gerade dabei sind, möchte ich darauf hinweisen, es gibt beim Handelshof jetzt Schappi für 96,60 und im Kabel für 97,45, hey. Aber sagen Sie einmal, wer sind Sie denn eigentlich? Ja, ich... Ja, den hatten wir doch letztes Mal angerufen. Ja, eben. Erinnern Sie sich schon wieder nicht? Mit dem TFM-Umschalter. Das Gehirn rieselt wahrscheinlich schon zu den Ohren raus bei Ihnen. Mit dem berühmten TFM-Umschalter. Das ist eine vollkommene Unverschämtheit. Mir sagte keiner was und ich kann außerdem gar nichts sehen. Also es ist Martin Jung, mit dem wir es hier zu tun haben. Er ja, sieht genau. Also aus wie immer. Lange Haare bis zum Arsch, möchte ich sagen. Das ist ja widerlich. Klar. Eine grüne Hose bis zu den Knien. Also weiter ins Detail gehe ich jetzt gar nicht. Das ist einfach Unfug. Ja. Das ist gelogen, dass wir den Radio haben Sie eigentlich kann man ja viel erzählen. Und warum, was macht der Mann hier? Ich kann das ja nicht überprüfen. Was macht der Mann? Der antwortet hier auf Ihre blöden Fragen. Den das haben wir angerufen, damit er uns den Zug steuert. Ja. Ich habe gehört, Martin Jung kann Zug fahren. Ja. Das wird aber nun auch langsam Zeit, dass der mal kommt und dass hier etwas vorwärts geht. Haben Sie eigentlich den Urin schon vom Kopf gewischt, Junge? Den Urin? Oh, gut, dass Sie sagen. Das werde ich... Von der Glatze hier. Das werde ich gleich machen. Ja, hervorragend. Dann stinkt es auch nicht mehr so. Also ich wollte schon das Fenster öffnen, aber das geht ja nicht in diesen französischen Zügen. Ja, das ist ja nicht erlaubt. Was ist das denn? Guten Tag. Hallo. Hello. The team has changed. Can I see your dogs, please? Was? Our dogs? Your dogs, please. What do you mean by asking for our dogs? Das ist doch Unfug. Dogs. You have to have dog to drive this train. The train, so I'm wondering, was will denn der gute Mann da? Ich verstehe es auch nicht ganz, er will Hunde von uns. Also irgendwas geht hier schon. I want to see your dogs. We have just one dog in petto. Ja, dann seien Sie doch so gut, steigen Sie hoch und holen den Hund herunter. Ja, ist ja, da oben im Gepäckfach hier der oben. Stimmt. One dog is enough. Take that one. I will have to make a hole in the ear of the dog. Er sagt, er muss ein Loch ins Ohr des Hundes machen. Ein was? Unverschämt, ein Loch? In das Ohr des Hundes? Ich glaube, also der hat eine Uniform an. Das hat seine, geben Sie ihm den Hund. Dann ist Ruhe. Give me the dog, please. Geben Sie ihm den Hund. Niemals, nein! Von mir bekommen Sie den Hund. Das geben Sie schon her! Verflucht nochmal! Ja, her mit! So, bitteschön. Wir haben ja schon in Frankreich genug. Please, there you are. Mit dem Zugpersonal. Yes. Okay. Er hat tatsächlich ein Loch reingemacht. Das ist ja unglaublich. Da kann man ja durchgucken. Das ist doch eine Sadismus hier. Jetzt geht er wieder nach draußen. Also unglaublich. Das wird auch Zeit, dass der verschwindet. Können Sie mal die Blutung stillen, bitte? Das ist eine unglaubliche Schweinerei hier. Das Hundevieh ist schon ekelhaft genug, aber dann noch gleich ein Ohr, das Ohr anzwicken und Verschämtheit. Der ganze Hemd ist mit Blut beschmiert. Ja. In Osteuropa. Das ist ja widerlich. Ja. Mit Hunden umgehen. Vielleicht, Martin, wenn du gerade den Zug wieder in Gang bringst, dass wir hier auch mal wegkommen. Wir sind immer noch im Nichts. Ja, ich werde das gleich mal hier versuchen. Und solange Martin dann auch geht... Halt den Schnabel, Scheißvieh. Solange Martin geht, können wir vielleicht den ersten Beitrag einspielen. Was machen wir denn da? Weiß nicht. Ich weiß nicht, haben Sie nichts mitgebracht, junger Mann? Scheiße, na, ist gut. Ich gehe jetzt schon was einfach und... Ja, mach du mal, dass der Zug wieder fährt. Ja, fahren Sie mal etwas Zug! Es kommt jetzt der erste Beitrag, Sie geradeaus mit dem Zug. HörerInnen. Es folgt eine weitere Folge von... Doofe Berufe! Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir befinden uns hier heute auf der 32. internationalen Rassehundeausstellung in Stuttgart auf dem Kindesberg. Können wir vielleicht noch da hinten gehen? Ich habe hier bei mir Herrn Finskay. Herr Finskay ist Postzusteller. Ja, schönen guten Abend, Finskay, richtig. Ja, ja. Und auf der anderen Seite begrüßen wir... Können wir vielleicht doch nach dort hinten gehen? Ich würde lieber in diesem abgeschlossenen Raum. Das geht leider nicht. In dem Raum da drüben gibt es keine Steckdose. Wir haben hier ein Aufnahmegerät, wo die Batterie nicht voll ist. Geht leider nicht. Ich fahre nun fort, hier vorzustellen Herrn Saale. Herr Professor Saale ist Arbeitsmediziner an der Universität Gießen. Ja, Herr Finskay, die erste Frage möchte ich an Sie richten. Ja, ja, und bitte. Zwar als Postzusteller hat man ja sicherlich Erfahrungen mit Hunden. So haben wir beispielsweise da drüben diesen schönen Rauhaardackel gesehen, der prämiert wurde. Er hat im letzten Jahr 32 Postzustellern die Uniform aufgefressen. Welche Erfahrungen haben Sie selbst denn mit Hunden in Ihrem Beruf gemacht? Ja, das freut mich, dass Sie mich das fragen. Also es ist so, wenn ich meine Tante besuche, es ist eine hinfällige, grauhaarige alte Frau. Dann setze ich mich meistens im Wohnzimmer in diesen großen, tiefen Sessel und dann kommt die dänische Dogge, die meine Tante kürzlich bei ihrem Urlaub da gekauft hat, kommt dann also her und steckt mir ihre lange, feuchte, nasse Schnauze in den Schritt, also hier zwischen die Beine, Sie können das hier so sehen. Sie müssen sich vorstellen, dann steckt diese Dogge also ihre Schnauze hinein, die ist feucht von Speichel, der Dogge aus dem Mund fließt und da zieht sich dann ein Speichelfaden von meinem Geschlechtsteil bis zum Beruf Maul der Dogge und da steigt also ein widerlicher Geruch auf, eine Mischung aus, sagen wir mal, einem Intimgeruch und dem Mundgeruch dieses Tieres. Ich fragte Sie nicht nach gelegentlich und deren dänischer Dogge. Bespringt diese Dogge auch meinen Unterarm, Sie müssen sich das dann so vorstellen, dass das Tier mich aus treuherzigen, großen, tiefen, tellerartigen Augen anstarrt und dabei kopulierende Bewegungen ausführt, die dann darin gipfeln, dass also sich Sperma von diesem Hundeleib auf meinen Unterarm ergießt und das ist völlig verklebt, also die Haare, die Körperhaare an meinem Unterarm verkleben dann. Da müssen Sie doch auch Erfahrungen mit Hunden machen. Ihre Tante, es gibt also auch einen Foxterrier in dem Haushalt meiner Tante und der kriecht einem dann hinten unten ins Hosenbein hinein und steigt empor. Ich habe ja Beobachtung gemacht, dass Hunde sich vom Intimgeruch des Menschen sehr angezogen fühlen. Und dieser Hund kriecht dann also hinten an der Wade entlang nach oben. Herr Finskay, in den Schenkelkanal entlang und hinten. Sie als Postzusteller. Im Afterbereich. Herr Finskay, also ich werde nun mal meine nächste Frage an Herrn Professor Saale stellen. Herr Professor Saale, Sie haben in den vergangenen Jahren eine Wissenschaftliche Untersuchung damit, gemacht über Postzustellern, während ich gerade in der Dusche, also meine Körperreinigung durchführte und das Sperma vom Unterarm. Herr Finskay, bitte, wenn Sie abwuscht, dass die Dogge dann also zu mir... Das Problem, Herr Saale. Dass die Dogge dann zu mir in die... Das Problem ist, Duschkabine kam und mich von hinten praktisch, also mir ihr enormes Geschlechtsteil in den After eingeführt hat und dabei enorme Flüssigkeitsmengen dort abgeladen Beitrag liefern. Bitte? Ich kann Sie überhaupt nicht verstehen. Also kann das Problem auch leicht durch eine Kastration... Können wir vielleicht doch nach dort hinten in diesen Raum gehen? Ich fühle mich hier nicht wohl. Haben Sie denn empirische Erhebungen gemacht? Die statistische Evidenz ist überwältigend. Ich habe mit diesen Foxterriern, wenn ich vielleicht nochmal darauf zurückkommen darf, schon sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn ich mich in Ekstase befinde, dass ich dann diese Tiere trete und sie dann quer durch den Raum. Herr Sade, haben Sie denn feststellen können, dass verschiedene Hunderassen und unterschiedlich stark an den verschiedenen... Ich dachte, Sie wollten mich interviewen. Ja, können wir vielleicht... Herr Finzka, ich habe Ihnen doch schon eh mal eine Frage gestellt, Sie kommen als nächstes wieder dran. Ich sagte ja bereits Schäferhunde mit... Ich habe mit Schäferhunden sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Schäferhunde haben kein Standvermögen und der Schäferhund speichelt ist besonders übelriechend. Junge Schäferhunde neigen dazu, den Menschen auf das Haupthaar zu urinieren. Ja, das steigt Ihnen, Herr Sade. Herr Finzka, haben Sie denn auch schon beim Austragen von Paketen vielleicht Erfahrung mit Hunden gemacht? Einmal die Woche müssen Sie auch Pakete ausfahren. Ich habe kürzlich bei meiner Tante ein Paket entgegengenommen und musste dann feststellen, dass ein Foxterrier darin war. Ich habe ihn sofort weggeworfen. Herr Finzka, Ihre Tante lassen wir hier jetzt endlich mal aus dem Spiel. Ich habe meine Tante sehr gerne, ich wohne seit 30 Jahren bei ihr. Ich möchte mal wissen, was Sie jetzt hier in meinem Privatleben rumzustochern haben. Was geht Sie einen feuchten Hundedreck an? Herr Finzka, Sie kommen mir hier... An einem ganz anderen Ende der Stadt als die, ist eine Unverschämtheit. Der Wohnort Ihrer Tante. Ich bin nicht bereit, unter diesen Umständen weiter ein Interview zu führen. Herr Sade, wenn obendrein Sie wartet die Dogge der Tante längst auf mich. Auch auf den Ihre Zeit ist längst viele verstrichen. Ich fand bei Briefträgern rühren ja von ist dieser Regler hier, um es auszuschalten? Nein. Kann man damit das Gespräch beenden? Sehr schön. Ja, sehr schön. Ah, das ist eine ganz widerliche Geschichte. Ja, es stinkt ja auch hier. Also da stehen mir wirklich die Hunde, die Haare zu Berge. Ich frage mich, ob diese Hundeviecher auch zu irgendetwas nützlich sind. Ja, nun, Sie können die Abteile voll seichen. Sehen Sie doch mal hier unten, da sehen Sie es ja. Ah, nein, ich stehe ja mitten mit dem Fuß drin in der Pfütze, das ist ja ekelhaft. Hätten Sie mal lieber aufgepasst. Also was macht eigentlich unser scheiß Schäferhund? Oh, der Schäferhund. Ja, da fällt mir ein... Ach, der bewegt sich überhaupt gar nicht mehr. Schläft er vielleicht? Apropos bewegen, ich habe kürzlich im Fernsehen einen Beitrag gesehen, da hat sich ein Hund, der an den Hinterbeinen aufgehängt. Aufgehangen, das ist der jetzt. Ja, und dann? Der hat sich dann sehr ruckartig bewegt, weil ein Ostasiate ihn mit einem Flammenwerfer das Fell absenkte. Aha. Ja, und das liegt daran, dass der Ostasiate denkt, dass der Hund besser schmeckt, wenn Angsthormone sein Fleisch überfluten. Aha, ich habe so etwas mal von Schweinen gehört, aber der Schweinebraten schmeckt da nicht mehr. So Angstschwein nennt man das. Angstschwein? Das sind die Kleinen aus Marzipan sind das, oder? Ah, dann ist das bei dem Hund wohl das Gegenteil. Ja, das Gegenteil ist der Fall. Was ist mit unserem Hund jetzt? Ja, ich kann ihn ja mal zwicken hier. Nein, ich glaube, er bewegt sich nicht mehr. Er scheint verschieden zu sein. Haben Sie vielleicht ein Feuerzeug dabei? Das tut mir leid, ich habe kein Feuerzeug bei mir. Ach, jetzt fährt aber der Zug wieder. Ah, so, ja, ich merke es, Rocke. Dann hat Martin es bestimmt geschafft. Das ist doch ein fähiger junger Mann, ich habe es gleich gespürt. Ja, wir können jetzt vielleicht dazu übergehen, einen Beitrag wieder zu spielen und so lange mit dem Hund ein bisschen Kochvorbereitungen treffen. Ja, ich hätte jetzt Hunger, wir könnten mal versuchen, diesen Hund zuzubereiten. Ja, so lange, liebe Hörer, spielen wir den dritten Teil unseres Helden-Epos von Reinhard Pflock. Ihr erinnert euch, der Held wurde von einem bösartigen explodierenden Apfelkuchen aus seiner Wohnung gefegt und dann von einem Agentenring vor eine Zimmerleuchte verschleppt. Ein dort eingehender Anruf bestellte den Agentenring dann an den Flughafen, wo im Gepäckschließfach 8 angeblich die Formel zu finden war. Und genau an dieser Stelle setzen wir jetzt mit unserem Stück ein. Fluchtartig verließen alle den Raum in Richtung Flugplatz und hatten kaum die Türe hinter sich zugeklinkt. Da erschien ein anderer Agentenring. Der Anruf käme von ihrer Seite, sagten sie mir, und dass es sie freute, dass ich nun in ihrem Schutze sei und wie bahnbrechend meine Erfindung sei und wie wichtig für den Frieden der Welt, dass sie nicht in die falschen Hände fällt. Doch jetzt sei die Zeit nicht für Diskussionen. Sie brachten mich an die Bahnstation und in einen Zug, und nach kurzer Zeit bremste es scharf, es war wieder so weit. Der Zug stand still und an den Türen erschienen, um mich erneut zu entführen, vier mir noch nicht bekannte Herren. Ich ließ mich in ihren Wagen zerren und wartete geduldig und zahm, dass die Sprache auf meine Formel kam. Tango König an Walküre, der Pirol pfeift heute Nacht. Also, ich habe ja so einen furchtbaren Hunger jetzt. Ja, es würde sich vielleicht anbieten, wenn wir den Hund jetzt zubereiten auf die ein oder andere Art. Ja, und haben Sie da an was Spezielles gedacht? Ich finde, wir könnten ihn auf einen Spieß stecken und dann langsam vom Feuer von allen Seiten gleichmäßig bräunen lassen. Das ist eine gute Idee und dazu könnten wir ihn mit böhmischem Pilzbier einpinseln. Ja, Bierhund am Stiel. Da gibt's eine schöne Kruste. Ja, das ist sehr lecker. Wir könnten aber auch auf Wiener Art einen Backhund, einen echten Backhund machen. Mit einer schönen, krustigen Panade. Da kann man danach sehr viel Bier trinken. Ja, da wird einem richtig warm ums... Herz, ja. Mich würde interessieren, wie diese Böhmen hier, die auf diesen Dörfern leben, die da draußen vorbeizischen. In diesen, böhmischen Dörfern. Zum Beispiel in diesem Ritschli-Britschli oder in diesem Rüttenbritschni. Oder Fradelfnzen. Ja, das wäre interessant, wie diese Leute dort ihre Hunde zubereiten. Ja, wir können vielleicht, wir können nicht anhalten. Wenn wir jetzt anhalten, dann bleiben wir wieder folgenlang hier stecken. Wir können... Ja. In einer Wirtschaft versumpfen vielleicht. Das wäre doch vielleicht auch wieder gut dann. Aber ich kann ja gar nichts sehen. Das braucht man da auch nicht. Da kann man die Hand zum Mund führen, ohne dass man sieht, was man tut. Das ist ja auch so dunkel hier überall vom osteuropäischen Industriemüll. Aber nein, das... Aber ich glaube, wir sollten jetzt einen Beitrag anhören, wie der Böhme zu seinen Hunden steht. Das finde ich auch, ja. Dann machen wir den doch gleich an. Ja, hören wir den Beitrag. Die Hunde verdienen es, studiert zu werden. Und es ist vorteilhaft, ihre Sprache zu verstehen. Dazu braucht der Böhme kein Lehrbuch, sondern isst einfach Schlangenfleisch. Dadurch werden ihm die Ohren für die neue Wissenschaft geöffnet. Die Burschen aber, die sich nachts zu ihrer Liebsten stehlen, bringen das wachsame Tier dadurch zum Schweigen, dass sie unbemerkt eine Hausecke zu erreichen suchen, die sie dann mit den Händen umklammern. Ein Zaubergriff, den auch die Spitzbuben anwenden sollen. Der Vollständigkeit halber erwähnen wir kurz, dass sich Verbrecher, Gehängte, Selbstmörder, hartherzige Menschen und ungerechte, wucherische Richter nach ihrem Tode in schwarze Hunde verwandeln und auf Erlösung harren. In allen deutschen Teilen Böhmens glaubt man an den Wald- oder Nachtjäger und seine Hunde. Im Riesengebirge fährt er, von 4 feurigen Rüden begleitet, die glühende Hühner vor dem Wagen hertreiben, im Walde einher. Im Forst bei Hirschberg jagt er mit 2 Hunden. Wer die lauten Tiere in der Ferne vernimmt, wirft sich auf den Boden, die Füße der heranstürmenden wilden Jagd entgegenstreckend. Unterlässt er es oder wendet er den Kopf zu den unholden Geistern, so zerreißen ihn die unbarmherzigen, nach Blut lechzenden Hunde. Bei der Zeichnung des böhmischen Beiglaubens ist kein aus anderen Gegenden entliehener Zug in das Bild aufgenommen worden. Dadurch ist es zwar unvollkommen, dafür aber echt. Ja, wie machen wir denn nun das Tier? Also ich glaube, wir nehmen am besten ein Messer und ziehen das Fell ab. Und ja, und dann vielleicht den Schwanz in kleine Scheibchen schneiden. Also so zack, zack, zack, zack. Wäre eine Idee, aber auch so längliche Schnitzel wären etwas... Ach so, Pommes-Frites-artig. Wären interessant und ich glaube, dass wir anschließend diese kleinen Fleischstücke in einen großen Topf geben und dann marinieren vielleicht. Marinieren, ja, da muss dann auch unbedingt was von diesem Gewürz hier drüber... Oh, ich habe noch eine Tüte mit einem... Wo habe ich's denn? ...einem böhmischen Gewürz dabei. Das ist wahrscheinlich auch gut, ja. Es ist aber sehr scharf, habe ich gehört. Das macht nichts. Also, ich esse gern scharf. Da steht auch vorne drauf ein Name eines böhmischen Dorfes. Sie können es lesen, ich kann kaum etwas sehen. Trippenfrucht. Ah, das ist der... Eigenartiger Ortsname. Ja, aber ich glaube, es wird uns gut schmecken. Ja. Aber wir sollten erst mal daran gehen, dieses Hundetier auseinander zu trennen. Ja, vielleicht. Ich fange schon mal an mit diesen Vorderknochen. Ah, das geht ja doch überraschend einfach. Aber das geht gar nicht, das geht gar nicht so leicht und das ist hier. Also, sie haben da doch schon ganz schön tief reingeschnitten in das Tier. Ja, das wird jetzt gleich durch sein. Na und? Ja, jetzt geht's ab. Da die Sehne jetzt, noch vielleicht hier jetzt, noch die Ader durchtrennen. Autsch! Jetzt habe ich mich geschnitten, verdammtes Tier, verdammt! Mist. Das war keine gute Idee, diese Hunde hier zuzubereiten. Gibt es da nichts anderes zu essen? Ich könnte vielleicht mit dem Hammer das Tier etwas zarter klopfen. Hier. Ja, versuchen Sie es. Oh, vorbei. Nochmal. Au, au, au, hören Sie doch Entschuldigung, auf. Das war ist doch meine Hand. Entschuldigung. Nochmal. Au. Jetzt haben Sie sich selber getroffen. Das freut mich. Wieder nicht. Au, jetzt bin ich schon. Ah, jetzt haben sie. Ach, ich lasse es. Ich lasse es aber auch was ungeschickt. Also, das ist ja unglaublich. Ich lasse es vielleicht doch lieber. Nun, ich glaube, wir sollten jetzt ans Würzen gehen. Vielleicht ja. Nehmen wir etwas Rotwein. Hier so ein. Etwas Rotwein hin drüber ja. Und etwas Pfeffer, Salz. Ja, und jetzt hier etwas von dem Drachenfruchtgewürz drüber. Gut, aber ich glaube, wir sollten jetzt das Tier in eine Pfanne und dann langsam aufs Feuer stellen. Aufs Feuer? Auf ja. Welches Feuer? Ja, wir müssen ein Feuer machen. Wir können ja diesen Hund nicht roh essen. Stimmt. Vielleicht, wenn wir vielleicht die Sitze hier anzünden. Nee, das können wir nicht machen. Doch, wir könnten diesen... Hier. Was? Wir könnten oben diesen Gepäckständer abbauen und dann anzünden. Ich habe hier eine Zeitung gefunden. Ja, das wäre ja gut. In der Zeitung könnten wir ja den Gepäckständer dann, genau. Anzünden. Oh. Dann den Hund draufstellen. Ja, hier steht was von einer Nobelpreisträgerin. Aber das ist doch egal. Ja. Ja, ich denke auch. Also wir können dann jetzt vielleicht den Hund braten. Und spielen so lange irgendwas, weil das interessiert den Zuhörer ja nicht. Ja, und dann hoffe ich, dass der Hund uns gut schmecken wird. Ich habe schon sehr großen Hunger. Das nehme ich an. Kulturgüter Europas. Folge 9. Over and over, I keep going over. Einen schönen guten Abend, liebe ZuhörerInnen zu Hause an den Eltern. Wir haben hier bei uns im Studio Frau Nüßlein-Finskal. Frau Nüßlein-Finskal, Sie sollen jetzt den Literaturnobelpreis für Ihre bahnbrechenden Arbeiten über die nordischen Huskies bekommen. Nee, stimmt nicht. Ist nicht wahr. Ist nicht wahr? Nein, ich erhalte den Nobelpreis für Medizin für meine Forschung an der Fruchtfliege Drosophila melanogaster. Nein, Frau Finskal, Frau Nüßlein-Finskal, da habe ich anderes gehört. Ich habe gehört, Sie sollen genetische Forschungen am Schäferhund durchgeführt haben. Sie haben da extrahiert und ich verstehe davon nicht allzu viel. Nicht vielleicht wahr. Können Sie dem Hörer mal gerade erklären, was da vorgegangen Forschung ist. Ich habe Forschung betrieben an der Drosophila melanogaster. Ich habe hier ist das eine Hunderasse? Exemplare mitgebracht. Nein, das ist diese Fliege. Sie können hier sehen, ich habe erzählen Sie mir keinen Käse, Exemplare Frau Nüßlein-Finskal. Solche Fliegen interessieren niemanden. Doch, das ist dafür gibt es keine Nobelpreise. Diese Fliegen sind in der Forschung sehr begehrt. Solche Fliegen hat jeder zu Hause. Heinz, ich habe auch welche im Schrank. Weg. Ja, ich bin noch nicht so weit, die Tiere. Sie haben Ihren Hunden Namen gegeben, Frau Nüßlein-Finskal, sehe ich gerade. Also diese Fliege hier heißt Heinz, dort hinten Hunde. Sehen Sie Richard. Richard, Sie Frau von den Nüßlein-Finskal, wir sprechen hier von Hunden. Nein, es geht hier um die Drosophila-Fliege. Meinetwegen an Flughunde. Wir können uns vielleicht, Frau Nüßlein-Finskal, auf Flughunde einigen. Ich habe, wie gesagt, an der Drosophila genetische Experimente Frau durchgeführt. Frau Nüßlein-Finskal, ich habe einen Etat auszugeben Richard, und ich Richard, habe für diese auf, Sendung das Thema Hunde vorgegeben bekommen ja? Von meiner Sendeleitung. Bitte, ich habe eben nicht zuhören können. Ich werde es nicht wiederholen. Richard, der Hörer hat sehr wohl zugehört. Ja? Richard? Richard, hat Richard ist dieser Schäferhund Rüde dort nein, drüben. Nein, das ist diese Fliege dort vorne zwischen den Gläsern mit sind den sind Schatten. Sind Sie noch bei Trost, Frau Nüßlein-Finskal? Ich habe, wie gesagt, den können Sie vielleicht Ihre Arbeit etwas näher beschreiben? Ja. Inwiefern spielen Hundezwinger eine Rolle in Ihrer Arbeit? Die Gene der Drosophila haben Ähnlichkeiten mit genetischen Strukturen des Menschen im frühen Embryonalstadium. Können Sie vielleicht vergleichen, inwiefern die Schäferhunde und die Dackelhunde, Teckelhunde, sagen wir in Deutschland, ich weiß nicht, wie man bei Ihnen in Tübingen dazu sagt. Ja. Können Sie vielleicht vergleichen, wie hier... Ich weiß nicht, was Sie immer mit Hunden wollen. Zwischen der Drosophila-Fliege und dem Hund gibt es ja eigentlich keinen großen Zusammenhang, außer dass übelriechende Hunde manchmal von Fliegen umkreist werden. Da handelt es sich aber nicht um die Drosophila-Fliege, sondern beispielsweise um die gemeine Rinderbremse, die aber forschungsmäßig vollkommen uninteressant ist. Ja, Frau Nüßlein-Finskal, wir danken Ihnen. Ja, ich danke auch. Ja. Doch schwer verträglich sind. Boah, junger Schäfer. Ich hätte es nicht gedacht, ja, dass der Hund so schwer im Magen liegt. Mir ist verdammt schlecht. Ja, ich hätte doch die ganze Keule nicht abnagen sollen. Vielleicht werden wir einfach einen nächsten Beitrag jetzt... Ja, machen Sie, junger Mann, sagen Sie an. Jetzt kommt irgendwas. Der Preise Obratznik Kuzninski. Prine Prosnitz, Pretni Solon, Parabinosne, Parabinosne Prisnek, Hemdung, Vasovic, Mause, E, Elefante. Das war großer Scheiß. Liebe Landsleute, die Hunde bellen, aber die Karawane zieht weiter. In diesem Sinne möchte ich nun das Wort erteilen an Bundespräsident Roman Herzog. Ja, verehrtes Publikum, es ist mir heute eine große Freude anzukündigen, nach 20 Jahren Karawane, nein, ich meine, nach 20 Jahren Sendung mit der Maus, das Bundesverdienstkreuz an die Maus zu verleihen. Ich möchte deswegen bitten, die Maus und den kleinen blauen Elefanten zu mir hier vorzukommen. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Maus und den kleinen Elefanten. Und ich möchte Ihnen hier mit gratulieren zum Bundesverdienstkreuz. Ich gratuliere Ihnen, Herr Maus, und ich gratuliere Ihnen, Herr kleiner blauer Elefant. Sagen Sie, was haben Sie denn empfunden, wie Sie die Ehrung von uns erhalten haben? Oh, das ist ja sehr interessant. Oh, einmal, da kommen ja die Hunde. Er derbt doch die Hunde dann aus. Um Gottes Willen, mir ist doch schlecht. Das wusste ich gar nicht, dass mir so schlecht sein kann von diesem Hund. Wer wischt denn den Mist nachher hier wieder auf? Da ist doch bestimmt Personal. Oh, Martin. Ja, hallo. Ich bin jetzt also fertig, den Zug in Bewegung zu setzen. Um Gottes Willen, schreien Sie nicht so laut. Wir können also jetzt anfangen mit der Sendung. Wie anfangen? Wir sind längst fertig. Wie? Wir sind total am Ende. Noch nicht, ja. Das auch. Wir sind noch nicht ganz fertig. Wir müssen noch die Abmoderation machen. Ja, aber ansonsten ist es, glaube ich, erledigt für euch. Ach, machen Sie die irgendwann, die Abmoderation. Nächstes Mal, nee, können wir auch nicht machen. Der muss schon jetzt sein. Also wenigstens da möchte ich dann jetzt doch. Ja, sag doch mal was. Ja gut, also das war die Sendung Eure Tagesordnung. Die stand heute unter dem Motto eine Tagesordnung namens Beethoven und teilgenommen haben. Teilgenommen haben Martin Jung, Clemens Kieser und Kai Schreiber. Und ich möchte noch darauf hinweisen, dass die Zitate aus dem Beitrag waren Der Hund im Volksglauben von Wilhelm Dinkelmann, Frankfurt am Main, aus der Oberdeutschen Zeitschrift für Volkskunde, Jahrgang 1928, für alle, die es nachlesen wollen. Ja, dann sagen wir auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Nächstes Mal geht es uns dann hoffentlich besser. Ja. Und jetzt kommt zum Ausklang noch von den Herren Schlamp und Grünwald ein Jingle. Ne? Zurück zur Werbung. Viel Spaß damit. Ah, hab ich einen Durst. Und außerdem glaube ich fast, dass mir Rausch noch lässt. Drum saufen wir lieber gleich wieder voll. Aber was für ein Bier soll ich wählen? Es gibt ja so viele Sorten in meiner bayerischen Heimat. Probieren wir halt einfach einmal das da. Das ist der Urinator. Schauen wir mal, wie der schmeckt. Der ist gut. Da sehen Sie doppelt. Da wird Ihr Rausch wieder wie neu. Mit Urinator, dem Brunsbier von Schiffbräu.